herzlich willkommen zur lauschigsten Teezeremonie im ganzen Internet. Hier ist der Museum Bug. Wir sind drei lauschige Museumskäfer und wir haben auch Namen. Und die sind Martha und Jörg und Matthias. Und was wir machen ist folgendes: Wir gehen in Museen, gucken uns Ausstellungen an und danach setzen wir uns zusammen, trinken ein Bierchen oder Edelpilz, Weiße und Radler in diesem Fall und sprechen darüber, wie es da war und haben die steilsten Thesen, die ihr finden könnt. In diesem Sinne, Prost. Prost. Prost. Das machen wir ganz subjektiv, ne? Das wolltest du noch dazu sagen. Super subjektiv, super lauschig und das Ganze ist Museumsboulevard der reinsten Sorte. Jawohl. Der feinsten, meinst du? Reinst, feinst. Potato, potato. in diesem Fall, wo waren wir dieses Mal? Wir steigen jetzt nämlich immer total schnell ein. Wir waren mal wieder. Ach, ja. Immer, ach so, wir haben es früher anders gemacht. Der ganze Kram, der euch vor allem interessiert, der kommt am Ende. Erstmal Museum. Ist auch ein schöner Claim eigentlich, ne? Erstmal Museum. Erstmal Museum. Mhm. Das ist, ja. Erstmal Museum, einfach für dich. Okay. Kleiner Insider. nein, wir waren mal wieder, wo wir schon mal waren. Im Humboldt-Forum. Aber da noch nicht. Genau, im Humboldt-Forum. Oder wie im HUFO, wie wir coolen Kids dazu sagen. Ja. Das heißt so bei den Museumsmenschen, heißt das HUFO. Mhm. Okay. Ja, habe ich jetzt auch irgendwo vernommen. Auf irgendeinem Flur. Jetzt gerade, ne? Mhm. Naja, und das HUFO, das haben wir schon mal besucht und da haben wir uns die Ausstellung vom Stadtmuseum im Humboldt-Forum angeschaut, nämlich Berlin Global. Oh, das habt ihr schon gemacht. Ja, das haben wir vorher alles uns überlegt. 3 Wochen. Das habt ihr geübt, ne? Ja. Genau, da waren wir nämlich schon, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr zu entdecken und kleiner Spoiler, wir haben auch... Entdecken? Hast du gerade entdecken gesagt? Ja, aber wir haben noch nicht alles gesehen. Es ist noch, da ist noch viel mehr in der Kiste. Kram. Genau, wir waren diesmal im... So, jetzt, Jörg, wie heißt das genau? Das ist das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst. Oh, wird das da schon unterschieden? Heißt das schwierig, so? Schwierig, schwierig. Heißt das so wirklich richtig? Ich bin keine Ahnung. Sicher. Auf jeden Fall, da waren wir drinne und haben uns auf 2 Stockwerken ja, Kunstobjekte, man kann es sich gar nicht sagen, aus aller Welt angeschaut. Und nein, Amerika fehlte. Ja. Genau, Amerika. Mehr können wir nicht entdecken. Nee, wir müssen vielleicht dazu sagen, die sind ja da noch im Aufbau begriffen. Ne? Also Amerika gibt es einfach noch nicht. Amerika gibt es da einfach noch nicht, weil das wird erst wann? Sogar in diesem September? Oder irgendwann? Naja, es ist ein Teil der Ausstellung ist offen. Aber den sind haben wir uns wirklich an. Sicher? Den haben wir es auch wirklich nicht gesehen. Martha, wir sind uns auch nie in irgendwelchen Sachen sicher. Das ist doch genau unser Markenkern. Oder es ist nur so klein gewesen, dass wir es übersehen haben. Ja, das kann natürlich sein. Egal. Wir standen nämlich ganz groß dran, Afrika, Amerika, Ozeanien. Ja. Und wir waren in Afrika und Ozeanien. Deswegen frage ich mich, wenn Amerika noch nicht da ist, warum es nicht Afrika, Ozeanien und Amerika heißt. Weil dann müssten wir doch irgendwie, wenn wir in Afrika und Ozeanien waren, doch auch in Amerika gewesen sein. Ja, das stimmt. Das weiß ich auch. Da habe ich auch keine Lösung für, ehrlich gesagt. Oder? Also, ja. Aber es ist bestimmt alphabetisch geordnet. Afrika, Amerika, Ozeanien. Ja, es war ein bisschen verwirrend. Aber vielleicht ganz klassisch, wie sind wir erstmal da hingekommen? Schön mit dem Fahrrad hingeradelt. Räder abgestellt, dann läuft man erstmal durch diese riesigen Innenhöfe vom Humboldt-Forum. Sind die so riesig? Ja, die sind schon, groß, die sind schon ganz ordentlich, ne? Ordentlicher Innenhof. Und dann waren wir da drin und dann haben wir erstmal Schlüterhof. Echt? Ja, heißt er. War das wirklich eine von denen heißt auch Schlüterhof. Ja. Die Story hast du doch mal erzählt, Martha, ja, jetzt wurde dass der Schlüterhof Namen früher im Deutschen Historischen Museum Schlüterhof hieß und dass der das jetzt vom Humboldt-Forum so genommen wurde. Der heißt jetzt Zeughaushof. Ach, ja, gut. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja. Wir sind durch die Höfe meandert und dann geirrt. Und dann kamen wir erstmal rein und dann haben wir überlegt, brauchen wir jetzt eigentlich ein Ticket, sag mal? Und dann sind wir zur Kasse und dann stand da Gott sei Dank ein Aufsteller. Da stand, für folgende Ausstellung brauchen Sie keine Tickets. Und da war genau das dabei, was wir uns anschauen wollten. Ja. Also haben wir das gelassen, haben wir die Kasse links liegen lassen. Nee, rechts. Ja, oder rechts. Und sind unsere Sachen Mann. Abgeben. Das wird eine Folge heute, ey. Yeah. Genau, und haben unsere Sachen abgegeben an der Garderobe bei sehr netten Damen, die da den Stand betreut haben. Ich fand, das war sehr nett. Ja. Und dann haben wir geguckt, wie wir da hinkommen. Und das ist ganz lustig. Da steht nämlich so ein Schild, da steht Museen und dann irgendwie so ein Pfeil nach oben. Ja. Dann wussten wir, okay, nach oben müssen wir schon mal. Und genau, dann fährt man da mit der Rolltreppe hoch. Es ist so ein bisschen wie in so einem modernen Einkaufszentrum mit viel Marmor alles und so. Flughafen haben wir auch gesagt, ne? Mhm. Flughafen. Und dann fährt man in den zweiten Stock sind wir gefahren. Im ersten Stock ist die Berlin-Globalausstellung und dann im zweiten Stock geht's los. Und ich muss sagen, ich war ja als erstes so ein bisschen verwirrt, weil da stand einfach nur das Wort Afrika. Ja, das erste, was ich gesehen habe, Afrika. Ja. Und dann war, ja. Und dann, man guckt so nach ethnologisches Museum oder sowas, ne? Ja. Danach schaut man eigentlich. Wenn nach irgendeiner Einführung oder Introduction oder hier, hey, willkommen in der ethnologischen Museum oder ja. Ausstellung oder wo auch immer, aber man sieht nur Südafrika, was ja jetzt nicht schlimm ist. Nö. Ist ja ein schönes Wort. Ja. Ja, aber dann, aber man denkt. Aber man dachte, man ist direkt, man hat irgendwas verpasst. Man hat irgendeinen Ausstellungsteil verpasst. Ja. Das war nur, oder? Vielleicht haben wir wirklich was verpasst. Ja, nee, ich habe mich da auch gefragt, okay, wenn hier Afrika ist, wo liegen dann die anderen Länder? Genau, es war so ein bisschen verwirrend. Aber dann gab es ja da auch wieder so nette Servicekraft, die uns da reingelotst hat. Wir haben uns vorher noch so einen Lageplan angeschaut, wo auf den unterschiedlichen Etagen alles zu finden ist. Den gab es daneben. Das kann man, glaube ich, aber schon gleich sagen. Also es ist nicht so, dass man geht durch eine Tür und ist dann in dem kompletten Bereich, der dem ethnologischen Museum gehört, sondern man kann auf der einen Seite reingehen oder auf der anderen. Auf der einen fängt es halt mit Ozeanien an, auf dem anderen, in der anderen Richtung mit Afrika. Mhm. Und es gibt aber auch im Stockwerk drüber, da kommen wir auch nochmal zu, ist auch noch was da eben mit dazugehört, aber es ist schon sehr aufgeteilt. Kam es mir zumindest vor. Ja. Wie aufgeteilt? Natürlich. Naja. Wie soll es denn sonst sein? Naja. Chaotisch? Ich hatte... Ungeordnet? Irgendwie erwartet, dass es halt so einen Bereich gibt, der heißt, hier ist alles das ethnologische Museum einmal komplett. Ja, weißt du, was du gerade meinst? Okay, wenn das ein eigenständiges Museum wäre, dann würde man hier reinkommen, dann würde vorne stehen, herzlich willkommen im ethnologischen Museum. Wir sammeln hier übrigens das und das und wir machen jenes. Und da ist es sogar so, du kannst sogar von zwei Seiten theoretisch in die Ausstellung reingehen. Es gibt keinen richtigen Weg, linksrum oder rechtsrum, das ist vollkommen wurscht. Was mich nochmal zu dem Institutionellen führt auch, weil, also im Grunde genommen ist das denn, also wenn die da hinschreiben würden, hier willkommen im ethnologischen Museum, würde das denn der Tatsache entsprechen? Weil es ist ja eigentlich jetzt nur in Anführungszeichen die Ausstellung. Die Sammlung und alles, das ist ja alles noch in Dahlem verblieben, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, also das diese Ausstellung des Ethnologischen Museums ist halt von ihrem Standort in Dahlem, von seinem Standort in Dahlem, gewandert ins Humboldt-Forum, in das Herz der Stadt, von der Peripherie ins Herz sozusagen. Ja, auch viel Diskussion. Ja. Ist das sinnvoll? Muss man das da hinstellen? Was passiert mit Dahlem? Dann fährt da gar keiner mehr raus und so weiter. Das MEC, über das wir auch eine Folge gemacht haben, das ist ja noch da draußen, Museum Europäischer Kulturen. Hm. Und wie gesagt, ich glaube, die dazugehörigen Forschungsinstitute jeweils dann halt auch. Ja. Genau. Stand doch auch da irgendwo auf einer Tafel, dass die größte, also die ganzen Depots sind da ja auch. Genau. Ja. Depots sind ein gutes Stichwort auch. Ja, also damit fing es ja auch irgendwie an, oder? Nein, fing's mit dem Schauspiel an? Womit fing es an? Wo Matthias' Herz höher schlug. Mhm. Ich habe es quasi, Matthias stand neben mir und ich hörte immer so ein Oh Gott, was war's? Es war eine riesengroße, gestaffelt gestellte Bildschirme. Stimmt. Warum auch immer. Aber die waren so voreinander, dass man die hinteren gar nicht gesehen hat. Das war total der Quatsch. Also ich dachte so, eine Bildschirminstallation, ich war total interessiert, wie die miteinander interagieren und sonst was, aber du siehst halt Bildschirme und du bist bei jedem, weil sie stehen so leicht angeschrägt hintereinander und man denkt jedes Mal, verdammt, ich kann die hinteren Bildschirme nicht sehen. Das hat mich total angefixt. Immer wenn ich zu einem Bildschirm dann gelaufen bin, dass ich den sehen konnte, stellte ich fest, verdammt, jetzt kann ich die anderen ja gar nicht mehr sehen. Soll das etwas symbolisieren, was wir nicht verstanden haben? Ja, hinter der einen Wahrheit gibt es noch eine andere. Ja, dann gibt es wieder noch eine andere und dann wieder eine andere. Hinterm Horizont geht es weiter. Ja, das ist ungefähr vielleicht das. Sowas. Also dieser Raum, wo diese riesigen gestaffelt gestellten Bildschirme irgendwie unter der war so, das war so der Einführungsort. Ja, auf beiden Seiten, ne? Ja, also egal, wo auch. Man reingeht, ja, überall. Jeder zweite Raum an Bildschirme drin. Nein, aber das war ja sozusagen, das war ja so das Aushängeschild, also das, was wir gerade irgendwie noch gesucht hatten, nämlich so eine, Einführung oder halt Willkommen. War das da? Das sollte das, glaube ich, sein. Was war denn auf dem Bildschirm? Auf dem Bildschirm war dann, das war wie so eine mal eine Karte, glaube ich. Dann hat man mal gesehen, wie irgendeiner irgendwas wie so bearbeitet oder so. Ja. Lustigerweise kommt das später gar nicht mehr. Dieses zum Beispiel das Thema Herstellung der einzelnen Sachen, wo man jemanden sieht, wie er irgendwas macht oder so. Das kommt irgendwie nicht mehr. Nee. Das stimmt. Also Es war irgendwie so eine komische, einfach so eine Installation. Musikinstrument fehlt ein bisschen. Und da müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht lange mit aufhalten. Egal, auf jeden Fall steht man dann in diesem ersten Raum, wo es so ein bisschen dieses Schaudepot gibt, oder? Ja. Und erstmal eigentlich so ein bisschen, das erste war so eine Einführung in das Thema. So verschiedene Ansichten auf Kolonialisierung. Debatten oder so? Oder worum ging es da? Ja, das weiß ich auch alles nicht. Ja, du bist nämlich direkt weitergestürmt. Ja, ich habe das gesehen, weil du bist du direkt dahin, wo. Da waren gleich so viele Texte und da waren gleich so ganz kleine Bilder, also wirklich so, weiß nicht, 5x10 cm oder so, das kann ich gar nicht sehen. Und ganz viele kleine Sachen. In so eine Art, auch wieder, man könnte fast sagen, Käfiginstallation, ganz komisch. Das Ganze hieß ja. Wie hieß das? Ansichtssache. Ah, ja. Und doch, das war ganz schlau. Das fand ich ganz schlau. Der Titel? Naja, also, dass man das damit anfängt. Und darin, was konnte man denn da überhaupt drin, oder was war denn da das Thema eigentlich? Das Thema war ja im Grunde in diesem Kontext von kolonialem Raubgut und Kolonisierung, dass dort ganz viele unterschiedliche Menschen, glaube ich, auch zur Sprache kamen. Ich habe mir da zum Beispiel Filme angeschaut, wo Leute interviewt wurden, die irgendwie aus Kamerun stammten oder deren Eltern aus Kamerun stammten, die dann aber irgendwie hier aufgewachsen sind in Deutschland. Ne? Kamerun ist halt, wie gesagt, hat halt ein deutsch-kolonialen Hintergrund, also Hintergrund, wenn man so sagen kann, die haben dann über ihre Identität gesprochen, wie sie sich fühlen, ob sie sich als Kamerunerin fühlen oder eher als Deutsche. Das war zum Beispiel ein Thema. Was gab es noch? Ich weiß gar nicht. Ich hatte auch, einen Text habe ich mir doch durchgelesen, war über eine Frau, die in der DDR groß geworden ist und also aus Namibia stammt oder deren Vorfahren und die dann auch in sozusagen Kontakt war mit Leuten aus Namibia. Ja. Und dass die halt auch einfach ein anderes Rollenbild der Frau zum Beispiel, da ging es darum, hatte als in Namibia. Ja. Genau. Also lauter Einzelgeschichten im Endeffekt. Aber wenn man sich das alles hätte erstmal durchgelesen, dann wäre es ja schon eine Stunde rum gewesen, oder? Das hat mich total ausgebremst, muss ich ehrlich sagen. Ich war so, cool, jetzt geht's los. Und dann Geschichten über, also von Leuten zu einem Thema, in dem ich noch gar nicht drin bin. Das ist eigentlich sowas, was so typischerweise. Vielleicht haben wir es ja auch falsch. Je nachdem, wie rum man läuft, was typischerweise eigentlich am Ende von einer Ausstellung kommt. Bei dem ich dann aber auch meistens gar keinen Bock mehr habe, es zu lesen, weil ich vorher die ganze Ausstellung gesehen habe. Ja. Die Ausstellung ist, glaube ich, schon so konzipiert, dass man also vorne oder hinten reingehen kann. Ne? Also gut, wenn wir jetzt hinten reingegangen wären, sozusagen dieser Titel Ansichtssachen, wären wir halt irgendwie am Ende da reingekommen. Egal, aber ich meine, ich weiß nicht, das war jetzt unser Auftakt oder jedenfalls meiner und ich fand das irgendwie auch schwierig, weil, wie du gerade sagtest, Matthias, ich meine, ich habe natürlich irgendwie die Diskussion um diese Ausstellung um das Humboldt-Forum insgesamt ja auch irgendwie mitgeschnitten und so. Und da ist ja auch viel irgendwie drüber geschrieben worden. Und sie haben ja auch einfach irgendwie versucht, diese Thematik des Kolonialismus und der Dekolonisierung und so weiter in die Ausstellung einzufügen. Und das schien mir da irgendwie so sozusagen der Hauptraum zu sein, wo das irgendwie in gebündelter Form zumindest irgendwie angerissen wurde. So. Aber das war halt irgendwie trotzdem schwierig, weil man, wenn man jetzt diesen ganzen Hintergrund da nicht zu weiß, als einfach unbeleckte Person da irgendwie reingeht, dann könnte ich mir vorstellen, fühlt man sich da einfach auch nicht abgeholt. Also dann steigt man da ein und denkt sich so, ja, okay, wie erzählt hier so eine junge Deutsche, die aber irgendwie kamerunische Vorfahren hat oder sowas über ihre Identität. Was hat das denn jetzt mit den Ausstellungsstücken zu tun, die man später sieht? Das ist der Witz. Also du hast zu dem Zeitpunkt ja noch kein einziges Objekt gesehen. Ja, genau. Ja? Also über was reden wir hier eigentlich? Das ist, und Jörg, wir sind beide über den Titel gestolpert. Mhm. Ansichtssache oder Ansichtssachen. Mit dem N in Klammern. Dann genau, noch. Das ist auch immer, da sträuben sich mir auch immer die Nackenhaare. Das sind immer die besten Titel. Ja. Ja. Vor allem, weil du das Wort, das ist ja Ansichtssache, ja, genau. So ein bisschen in diesem, also wenn du das benutzt, dann benutzt du es eher so als, ja komm, das kann man so oder so sehen. Genau. Also so ein bisschen so relativierend. Habt euch mal, euch schon, mal nicht ja, so, also, ja. Also im schlimmsten Fall würde man den Satz sagen, Kolonialismus, das ist ja wohl Ansichtssache. Ja, das, so, das, und das schlecht. Ist halt ja, genau, das nicht Gegenteil, so. Was sie wollen. Ja, ja. Ja. Ja, ich glaube, darum geht es nicht um den Kolonialismus, sondern um eben, dass man unterschiedliche Sichtweisen oder Perspektiven, ich würde sagen, von Perspektiven reden. Andererseits klar. Auch, würde ich auch wieder nicht, weil das, was da ausgestellt wird und das wissen wir jetzt, weil wir wissen vorher, was es in einem ethnologischen Museum gibt. Also das ist ja auch so witzig, du kommst rein und siehst Afrika und dann hast du halt dieses Intro, da hast du auch noch nichts von Afrika mitbekommen. Aber wir wissen, okay, es geht irgendwie um irgendwelche afrikanischen Skulpturen dann da und das ist nicht Ansichtssache oder ist auch keine Perspektive. Es gibt eigentlich nur eine Perspektive aus dieser Skulptur, nämlich die afrikanische eigentlich. Ja. Ja. Und die hätte ich gerne gewusst. Also das ist das, was mich interessiert. Mhm. Ja gut, aber oder? die war sozusagen in diesen vielen Interviews und Bildquellen und so weiter, war die ja auch sozusagen drin aufgehoben. Also die kam ja auch drin vor. Nur der Titel ist halt einfach irgendwie. Ja, okay. Also ich glaube, das ist das Ding. Der ich Titel ist halt einfach irgendwie sagen, echt. Weil ich auch mich echt nicht aufgehalten ja, habe. Du bist direkt weitergedüst. Vitrine. Ja, genau. Direkt Vitrinradar an und dün. Wo sind denn die Objekte? Ja. Genau. Lassen Sie mich durch. Ja. Genau, und dann kam man nämlich weiter und ich bin Museumspädagogin. Ja, dann dann ging es aber los, erst gar kein Objekt und dann die volle Objektdröhnung, ja. Weil es dann immer hieß, Zitat, in Anmutung eines Schaumagazins. Oh ja. Da kriege ich ja wieder ein bisschen Nackenhaare, ne? Ein Schau, also, weil das mit dem Depot, das ist auch sowas Museologisches, also keiner der Magazin stand da sogar. Oder Magazin, also keiner kann sich darunter was vorstellen. Nee. Oder? Naja, wenn man viele Western gesehen hat, dann denkt man vielleicht an Colt. nein, ich meine nur, oder ja, da, aber was ich meine? Das ist interessant, so, dass du das sagst, Marta, weil Museumsmenschen. Genau das habe ich mir auch gedacht. Mit dem Magazin. Ich habe diesen Text gelesen und dann dachte ich mir als erstes so, diese Magazinanmutung, das ist hier, die Präsentation ist in einer Magazinanmutung zugänglich. Was ist das? Was ist das denn, bitteschön? Was bringt mir das? Ich stelle mir da so auch, ach so, weißt du, so ein, ja. Im schlechtesten Sinne so ein Geisteswissenschaftler vor, der sagt, diese Ausstellung ist in Form einer Magazinanmutung gestaltet. So, das ist, was soll das? Ja. Nein, ich. Also die Texte sind, um es vielleicht kurz zu sagen, oftmals halt einfach irgendwie für ein wissendes Publikum aufbereitet oder geschrieben. Das ist ja wohl Ansichtssache. Ich will jetzt auch nicht so ganz so gemein sein, weil die haben sich auch wirklich Mühe gegeben. Doch, und sei die, doch mal gemein. Und die haben super viele tolle Sachen und wir sollten auch über die vielen tollen Sachen reden, die sie machen. Aber jetzt reden wir erstmal über die Sachen, die sie falsch gemacht haben. Nee, aber der Einstieg ist wirklich, ich finde es wirklich schwierig, ja. Weil zuerst kommt das eine, was ich total fand, dann kommt das andere, was ich denke so, und aber lass uns doch das andere nochmal kurz beschreiben. Ja. Also man kam sozusagen von dieser, wie auch immer, auf diese dekoloniale Einordnung über diese Ansichtssachen Sache wurde man reingeführt in einen Raum mit hohen Vitrinen. Hufeisenförmig. Das war mit so schwarzen Vitrinen, das Licht gedimmt, bei ganz vielen in der gesamten Ausstellung eigentlich, ne, aufgrund von der Objekte eben halt, dass sie nicht beschädigt werden. Und dann sah man, also diese Vitrinen sind einfach voll mit Objekten. Sehr coolen Objekten auch. Aber in ihrer Fülle, oder da kommen wir ja vielleicht jetzt gleich noch zu, aber mit sehr, sehr vielen Objekten und du hast ganz oben an den Vitrinen dran, also in 2,50 Meter Höhe oder so, steht dann da sowas wie Wissmann, Komma, und dann. Ach echt? Das ist 85 oder so. Und da haben wir auch drüber diskutiert, ganz spannend. Vorher erfahren wir, es geht um die Perspektive, sagen wir mal auch mal den afrikanischen Blick, müsste man natürlich auch differenzieren eigentlich noch. Und dann plötzlich, die ersten Vitrinen, die wir sehen, sind nach was sortiert? Nicht nach Herkunftsort, Entstehungszeit, Gebrauchsart, sondern nach Sammlung oder nach dem Erwerber oder wie auch immer man es nach den Männern, die Sachen damals zusammengesammelt haben. Genau. Und danach ist das sortiert. Und das ist halt wieder der, hier kommt der Europäer und nimmt sich Zeug, um sie in sein Museum zu stellen. Ich meine, das ist halt so der museologische Blick so da drauf, ne? Keine Ahnung. Das ist halt irgendwie, was weiß ich, die Wissmann-Sammlung oder was, ne? Das heißt halt irgendwie so schon seit 120 Jahren, seitdem es sozusagen diese Objekte irgendwie gibt. Aber dann werden sie halt, wird es dann halt jetzt wieder und in einer echt nicht oder in einer sehr missverständlichen Art und Weise dann da wieder auf die Vitrine geschrieben. Ne? Also ich konnte damit irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ich meine, es gibt einen Schlüssel dafür und der Schlüssel ist halt eine große Medienstation, die innerhalb dieses Vitrinenhufeisen steht, wo man dann quasi diese Sammlung durch forsten kann, sage ich jetzt mal. Ja, aber mal, das ist ja auch sehr auch wissenschaftlich. Ja, total. Also es ist zuerst nicht nur politikwissenschaftlich, aber ein gesellschaftswissenschaftlicher Ansatz über diese Kolonialisierung, darüber reinzukommen. Kulturwissenschaftlich. Was wichtig ist, das ist mega wichtig, sage ich ja gar nicht, aber so für den Museumsbesucher so ein bisschen oho. Genau. Und dann kommt so museologischer, museumswissenschaftlicher Ansatz. Ja. Und du weißt immer noch nicht, also ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, was ist denn eigentlich ein ethnologisches Museum und worum geht's denn jetzt? Geht es um diese Skulpturen? Geht es da um die, vor allem geht es um andere Kulturen? Mhm. Ich habe nichts von Kulturen erstmal erfahren. Genau, und das finde ich so krass, und da weil darum geht es mehr eigentlich. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei dieser, wie das ja in diesem A-Text steht, wie es präsentiert ist, nämlich diese Magazinanmutung. Also sie wollten da irgendwie quasi das Bild eines Museumsmagazins, einer Sammlung präsentieren. Ne? Deswegen halt die vielen Regale mit den vielen Beispiel, oder mit was? Den vielen. Nö, ja eben. Das kommt halt nicht. Ich finde, das kommt halt auch nicht raus, warum sie jetzt sozusagen das wie so ein Magazin inszenieren mussten. Also ich verstehe schon die Aussage so. Übrigens, das, was ihr hier seht, ist nicht alles. Eigentlich haben wir Magazine, aber das ist ja bei da steht der Krempel noch drin rum. Na, es ist vielen, wir haben ja gerade drüber gesprochen, es ist vielen gar nicht bewusst. Also ich glaube, viele Leute, die ins Museum gehen, denken, das, was hier steht, ist das, was die haben. So, dass dieser ganze kuratorische Auswahlprozess da. Nee, ist auch nicht. Also das, ich meine, das, ich finde das sowieso problematisch, dieses Musealisieren von Museen und ich meine zu gewissen Grad auch dieses, wir machen uns selbst zum Thema. Das ist aber voll natürlich, Meter. Ja, aber natürlich hier schon auch in diesem Kolonialismusprozess schon irgendwie auch wichtig, sich die Frage zu stellen, was haben wir denn da? Weil das kommt irgendwo schon auf vor, dass sie sagen, naja, vieles von dem, was wir hier haben, ist nie richtig erforscht worden. Ja, okay, klar, aber das ist halt einfach irgendwie dann in der Ausstellung, das zieht sich ja durch, ne? Das ist ja, oder es gibt halt viele Vitrinen, die halt so eine Magazinanmutung haben. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, aber dann ist es halt einfach, wieso kann man es dann nicht klarer irgendwie mal von Anfang an erklären, beziehungsweise auch inszenieren und sagen, so ein Museum hat eine Ausstellung und hat eine Sammlung, so in der Sammlung, ne, also ja, ich, keine Ahnung, ich fand das irgendwie sehr verklausuliert und irgendwie nicht nachvollziehbar für Oma Erna. Vielleicht wollten sie sagen, woher die Sachen kommen und warum die jetzt hier stehen, ja. Wollten sie sowas? Ich weiß es nicht. Aber der Witz ist, der eigentliche Witz dabei ist ja, es wird gesagt, das wird präsentiert in Form eines Schaumagazins, wobei es in einem normalen Museumsmagazin-Depot ja, schon allein gar nicht so aussieht. Ja, ist doch total ist. Gaga. Irgendwie. Klar, Schaumagazin, ne, auch zum Angucken, aber das ist, man hätte auch einfach mal zeigen können, entweder wie es da wirklich aussieht im Depot, wer da ist, was machen die Webcam Leute da? Ins Depot. Man könnte sich auch noch fragen, wenn es denn da so aussieht im Depot, wie es hier ist, wieso kann ich denn dann da eigentlich gar nicht rein, wenn da offenkundig alles in Vitrinen steht. Ja. So. Ja, okay. Lassen wir jetzt mal diesen genau. Das aber, ist irgendwie ein bisschen verwirrend und irgendwie. Genau. Ich hab das nicht so verstanden. Ja, also, was habe ich mir aufgeschrieben? Ich fand es sehr verkopft. Ja, das fasst es gut zusammen. Ja. Allerdings gab's, du hast es gerade in der Hand, Martha, eigentlich ein ganz gutes Heft. Da kommen wir zu den schönen Sachen. Also die Bildungsangebote fand ich sehr schön. Es gab eigentlich in jedem Raum oder in jedem Bereich gab es auch immer so ein, meistenteils durch so ein blaues, rundes Sofa gekennzeichnet, Space für Kinder. Also da hat sich jemand wirklich oder ein oder Team Familie. Richtig schön oder Familie. Richtig oder beides. Gedanken gemacht und vor allem es ist liebevoll, es ist hochwertig, das finde ich auch immer echt wichtig, es ist super hochwertig gemacht. Es ist auch schön, dass man sich da mal hinsetzen kann und so. Es gibt manchmal auch richtig einen Tisch, an dem man arbeiten kann und in diesem Schaumagazinraum fand ich eben auch das Interessanteste. Man hat so ein kleines Heftchen bekommen und man sollte ein Objekt, also man sollte 5 Objekte, glaube ich, oder 4 Objekte suchen. Und die wurden nur mit einem Punkt in diesem großen Magazin lokalisiert. Plan, ne? Und mit irgendwie so, ihr habt Gegenstände in dieser Form bestimmt schon in einem Lebensmittelgeschäft gesehen. Das ist so der erste Hinweis. Gab's dann gibt es so einen zweiten Hinweis, ne? Ja. Dann gibt es einen dritten Hinweis hier. Der Gegenstand hier ist das schwarze Holzgeschnitz und so weiter. Und dann, wenn man das gefunden hatte, dann sollte man es zeichnen. Und man denkt immer so, ich kann nicht zeichnen oder sowas, aber darum geht es gar nicht, weil ich habe gemerkt, wenn man anfängt, ein Objekt zu zeichnen, dann guckt man sich's erst genau an. Ja. Und dann sieht man Details. Und dann ist es eigentlich auch egal, wie die Zeichnung so aussieht. So gewieft die MuseumspädagogInnen. Ja. Nein, aber das ist so, so eine schöne Idee. Ja. Und am Ende, also ich meine, bei meiner Zeichnung denkt man jetzt auch, was hast du denn da gezeichnet? Irgendwie eine Melone oder was? einen Kürbis? Aber ich weiß ganz genau, also in meiner Erinnerung weiß ich ganz genau, wie das Objekt aussah. Und das ist das, was ich gezeichnet habe. Das ist das einzige Objekt, was ich mir ordentlich richtig angeguckt habe und was ich noch genau weiß, wie es aussah. Ja. Und das finde ich so schön, weil das ist so eine einfache Art, die Menschen auf so ein bisschen so den Blick zu führen oder sich selber mit was auseinanderzusetzen. Ja, ja, das war echt gut. Da muss ich sagen, und auch andere, also können wir noch über andere Sachen reden, die in den anderen Räumen hatten. Also richtig schön. Fand ich richtig schön. Genau. Und da ist mir auch noch mal irgendwie, aber das hast du vorhin gesagt, Martha, diese Sache mit, gut, wir haben jetzt dieses Schaumagazin, das hat sich dann sozusagen die Inszenierung der Objekte und so, das wurde dann in zunehmendem Verlauf der Ausstellung jetzt, wo dieses Schaudepot hafte, nicht mehr so genutzt, sondern es gab irgendwie schon, sagen wir mal, auch weniger Objekte und mehr gehighlightete Objekte und Vor allem mehr Geschichte. Mehr Geschichte, ja. Also mehr Erzählung. Also was mich am Anfang total aus der Fassung gebracht hat, ist, dass ich komplett den europäischen Blick geführt bekomme. Also ich werde komplett erstmal vielleicht wollten sie es auch so da abgeholt, wo ich bin, nämlich Europäerin und so. Und ich kenne Museen, also sehe ich erstmal was total Museales und so. Und dann kommt im nächsten Schritt erst so, was ist denn eigentlich die Geschichte von, jetzt, da war es eben hier Douala, ne, in Kamerun, was deutsche Kolonie war. Und da habe ich dann endlich, ich habe richtig aufgeatmet, weil es kam dann diese Geschichte über den König Rudolf und die Königin, also und die Emily, Douala Mangabel, die eben in Douala die. Sag nochmal kurz, wie ist denn diese Geschichte, also wie hast du die, weil das ist, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Wie wurde die ist, vermittelt? Ja, da, also es waren so zwei Kojen und der, das war nämlich echt total schön, der Großneffe, sagt man das so, hat von seiner, also der König ist sein Großonkel gewesen. Der Großneffe hat die Geschichte erzählt. Mhm. Auf Englisch und auch, glaube ich, auch auf Deutsch. Also der hat es dann zweimal erzählt und es wurde mit Fotos begleitet. Okay, also in dem nächsten Raum, wo es irgendwie um Kamerun ja, ging. Ja, ging es um an ganz vieles, aber unter anderem darum und dann habe ich zuerst gedacht, so, okay, jetzt erzählt er da. Aber dann wurde es auch so ein bisschen szenisch gemacht. Also dann wurde der König redete dann auch mit seiner Frau, aber alles akustisch, also alles nur bei Hören und man hat nur die Fotos gesehen von denen. Und es ist so eine ergreifende Geschichte, weil dieser König versucht hat eben ein friedvolles Miteinander mit den deutschen Kolonialisten oder mit der deutschen Kolonialherrschaft eben zu also, dass sie friedvoll miteinander in Einklang leben und haben auch, hat auch Verträge und sowas gemacht mit dem. Also es war jetzt alles eigentlich, hätte man friedvoll ausgehen lassen können, aber die deutschen Kolonisten haben halt echt da die ganzen, also im Grunde alle, wie nennt man die denn, Dualesen? Also die von Douala, alle Douala aus ihren Häusern vertrieben, die Häuser zerstört und so weiter. Mhm. Und dann hat der König versucht, einen Brief zu schreiben oder einen Brief an den Kaiser, an den deutschen Kaiser zu schreiben. Mhm. Und das wurde ihm, also es kam dieser Plan flog auf und das wurde ihm als Hochverrat ausgelegt und er wurde gehängt. Oh, okay. Ja, das habe ich zum Beispiel, das habe ich gar nicht mitbekommen, waren das diese Tonboxen, in die man sich so reinsetzen konnte, wo das irgendwie erzählt wurde? Ja, okay. Genau. Und dann hatte man, also dann hatte er das war eigentlich auch ein schönes Dokument, hatte der Großneffe dann noch dieses Lied gesungen, was dann danach auf diesen König Rudolf. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, ne, das war sehr schön. Das war auch sehr beeindruckend. Dann habe ich mich noch an diese Kinderstation gesetzt. Hast du vielleicht gesehen mit diesen Buzzern? Ja. Da musste man so den drei Kindern helfen, diesen Brief von dem König unterschreiben zu lassen. Diese Geschichte wurde dann darum gesponnen und man hat wie so ein, man musste sich immer entscheiden für etwas und es war eine sehr spannende Geschichte, ob die Kinder das schaffen, dass der König, dass der Brief auf den Weg gebracht wird. Bisschen langatmig, also weiß ich nicht, ob die Kinder da so dranbleiben, weil ich saß echt lange dran. Aber auch irgendwie eine tolle Vertiefung irgendwie da drin. Aber vielleicht habe ich es nicht, ich habe sicherlich nicht alles irgendwie gesehen, aber kann es sein, dass es irgendwie in der Form, in diesem Bereich, wo es irgendwie um die Region Kamerun ging, dass das irgendwie ziemlich singulär so war? Also ich meine damit, dass es halt irgendwie so einen Raum oder so einen abgetrennten Bereich gab, wo jemand, ein Zeitgenosse zum Beispiel oder wer auch immer irgendwie was erzählt, das irgendwie einordnet, das wird irgendwie medial dann nochmal irgendwie über so ein Spiel irgendwie umgesetzt. Das war das Einzige. Gab es das in den anderen Räumen auch? Nee, oder? Nee. Generell, die Inszenierung auch in den ganzen Räumen zieht sich ziemlich konstant durch. Es sind sehr hohe, sehr wertig wirkende Vitrinen. Ja, ist alles wertig. Ja, schon irgendwie, ne? Ja. In denen die Sachen halt von der so sehr einzeln ausgestellt werden, also so nicht irgendwo im Kontext und so, zumindest wirkt das auf mich so. Und da habe ich festgestellt, was ich für Schwierigkeiten habe in so einem ethnologischen Museum, weil wenn ich mir die Frage, wie guckt man sich diese Objekte an, nach welchem Kriterium? Also man kann nicht sagen, oh ja, das ist einfach Kunst, dann kann man sich das anschauen wie in jedem Kunstmuseum. Aber es sind natürlich Alltagsgegenstände. Und der Witz ist, da sind halt viele, gerade in diesem afrikanischen Bereich, viele Holzobjekte. Zum Beispiel, da war so eine riesige Holztrommel. Mhm. Wirklich beeindruckend. Tolles Exponat. In Form eines Fabeltieres. Genau, halb Elefant, halb, der eine Hälfte halt gefehlt, halb Nilpferd, glaube ich. Mhm. Wirklich beeindruckend. Und ich habe mir das angeschaut und das sieht auch so, es wirkt sehr alt. Mhm. Und man hat dem, was du gerade gesagt hast, so, da merkt man ja, die viele Dinge, die man da sieht, sind ja gar nicht so alt. Da gibt es sogar noch Leute, die können davon berichten oder sind verwandt mit Leuten, die damit zu tun hatten. Weil ich gucke mir das an und das ist ungefähr so, als würde ich mir ägyptischen Grabschmuck angucken. Mhm. So, oder du kannst es nicht einordnen, weil du dazu keinen Bezug hast. Ich denke halt, das wäre super alt, das Zeug. Ja. Gerade irgendwo aber hier aus der Erde geholt. Naja, aber darum geht es noch nicht mal. Es geht darum, dass diese Ausstellung hat dir nicht das Gefühl gegeben, dass du dazu irgendwas eine Einordnung kriegst. Du hast keine zeitliche Einordnung, also gespürt, ja. Du hast keine kontextuelle, geschichtliche Einordnung gespürt. Wann war das denn jetzt überhaupt? Ist das 100 Jahre oder 500 Jahre her? Also. Das ist, genau. Darauf wollte ich gerade raus. Also, weißt du, ohne Einordnung gucke mir das an und denke, oh, das ist bestimmt super alt. Das ist, weißt du, wenn ich mir hier was angucke, irgendwelche Holzsachen, die man von den Kelten irgendwo ausgegraben hat, weißt du, dann gucke ich mir das an und denke, krass, das ist irgendwie eine Gesellschaft, die ist schon längst weg, da gibt es niemanden mehr. Oh, spannend, wie das damals wohl noch war. Und dann gucke ich mir hier die Sachen an, gucke genauso drauf und dann gucke ich aufs Schild, dann steht dann da, ja, 1880 oder sowas. Und ich denke so, das war ja gerade mal. Mhm. Und da gibt es Leute, die haben. Aber das ist auch so eine europäische Sicht, weil du denkst so, ach, das sind so die leben so wie wir vor 500 Jahren oder so. Also das ist so es komisch. Ist genau das halt, Problem. Ja. Und das ist das, weißt du, während ich das bei Ketten, nehmen wir mal irgendwie so, weiß ich, irgendwelche germanischen, keltischen Sachen, die ausgegraben werden, da kommt der Archäologe, guckt sich das an und sagt, naja, wir haben keine schriftlichen Quellen, für was könnte das denn da gewesen sein, wie haben die das denn genutzt? Und, also, weil wir es halt einfach nicht wissen, so. Und hier hast du Sachen, da könntest du gefühlt noch Leute fragen oder einige dieser Dinge sind in abgewandelter Form, wahrscheinlich heute noch im Gebrauch und du guckst dir das aber an, wie was vor 2000 Jahren irgendwo unterwegs war. Und da merkt man erst so, wie wenig Peil man davon hat, welche Bedeutung diese Sachen haben. Nee, das liegt daran, dass dieses Museum, deswegen frage ich mich, was will dieses Museum, dass ich da mitnehme, weil Kultur, also die Kultur, wie das da aussieht in Douala und wie die Menschen mit den Dingen umgegangen sind und auch immer noch umgehen. Da, die das, Kultur, das ist die Frage, die, gegangen sind oder noch gehen? Die erlebe ich da gar nicht. Weißt du, an was ich denken musste, Jörg? Als wir im Klimahaus in Bremerhaven waren. Hm. Ja. Da sind wir einmal um die Welt gereist. Ja. Und wir haben viel mehr Kultur und viel mehr Geschichten von den Menschen, die da leben, miterlebt und viel mehr uns auch einfühlen können in deren Rituale und in deren Dinge, die die benutzen und machen, oder? Also ich kann mal ein Beispiel erzählen. Geht es schon quasi um die zweite Etage. Da gab es ja auch, wie gesagt, diese ganzen. Ja, wir können nicht jeden Raum einzeln. Nee, nehmen. Das können wir nicht machen. Aber ich hatte dann da in einer der Familien, Kinder, junge Leute Ecke auf dem Sofa. Da, wo es diese schönen Bücher gab. Oh, die schönen Bücher. Irgendwie so eine ganz kurze Geschichte gelesen. Das war irgendwie in so einem Buch über die Bäume. Ja. Ja. Genau. Und weil ja im Hinduismus und so der Baum oder auch im Buddhismus, ja. Auf jeden Fall ging es da um die Gand. Das ist so eine Ethnie in Indien. Und da war dann irgendwie so auf, weiß ich nicht, so einem Absatz oder so ging es um den Schöpfungsmythos. Und der war lustig. Das war dann nämlich der Schöpfer, Gott, so. Und da waren dann irgendwie schon die ganzen Menschen auf der Erde, aber die Erde war irgendwie noch nicht so richtig bewirtschaftet, sage ich jetzt mal. Und dann sagen die Leute so zu Gott, ja hier, aber wir, was sollen wir denn essen? Ja. Wir brauchen Bäume. Ja, ich erinnere mich. Und dann, nee, sagen nicht, brauchen Bäume, wir müssen irgendwas essen. Zu essen. Ja. Und dann zupft sich irgendwie der Gott irgendwie drei Haare raus und steckt die in die Erde und daraus werden Bäume. Mhm. Und dann geht's irgendwie so weiter, ne? Ja, aber wir brauchen was zu essen, da sind ja keine Früchte dran und dann nimmt er sich irgendwie so Asche aus seiner Frisur raus und streut die drüber, die wird dann irgendwie fruchtbar und dann werden irgendwie so. Ein bisschen Schuppen. Super geile, ja, genau, streuselt da seine Schuppen drüber und irgendwie 30 Tage später, da sind die Äpfel draus geworden. Sowas, ja. Unglaublich, unglaublich gute Geschichten. Und auch super schöne Bilder. Ich weiß nicht, ich bin da total drin aufgegangen. Und als ich es gelesen hatte, in diesem Buch, was kein Objekt war, in der Vitrine, yeah, habe ich mir gedacht, ja, aber das möchte ich gerne irgendwie mit den Objekten zusammengeführt wissen. So, ich meine, es kann ja. Also an diese ganze Fülle von Objekten, die es da gibt, da wird man, weiß ich nicht, vielleicht auch über viele nicht so viel sagen können. Aber irgendwie, wenn man, bei vielen werden sich solche Gelegenheiten ergeben. So. Und das, sowas würde ich gerne dann auf eine entsprechende mediale, wie auch immer geartete Art und Weise, möchte ich dieses Objekt sehen und ich möchte mir, dass jemand dazu die Geschichte erzählt. Oder so, oder den Mythos, auch, oder was auch immer. Das war einfach viel zu viel, vielleicht. Da wird, also, ich weiß ich nicht, ich habe das nirgendwo in der Art. Ich habe das nirgendwo in der Art irgendwie mitbekommen. Da kommen wir wieder zu dem Punkt. Also, es ist ja nicht so, dass das hier Jahrtausende alte Objekte sind, weißt du, die wir jetzt haben, dann, wie der Archäologe da drauf schaut und sich dann überlegt, für was war das denn da? Was könnte es gewesen sein? Yeah. Sondern. Nee, wir können tatsächlich eigentlich noch Leute fragen dazu, ja. Wir können gucken, oder von mir aus auch, wie die Nutzung sich von vor 120 Jahren bis heute gewandelt hat, und so weiter. Das ist alles noch da und deswegen überrascht das einen so viel mehr, dass darüber nicht dann gesprochen wird, dass da niemand ist, der die Geschichte erzählt. Gerade wenn du dir diesen, wir haben über den ersten Raum schon viel gesprochen, aber wenn du dir, da wird versucht, Verbindungen zwischen Leuten und ihre Beziehung zum Beispiel zu Deutschland zu erzählen, anstatt dass man mehr Geschichte in diese Objekte reinsteckt. Ja, das und ich meine, und so bin ich da einfach, naja gut, also ich meine, man kriegt, oder ich habe natürlich auch irgendwie keine Ahnung, kleine Informationsbrocken auch immer irgendwie aufgeschnappt durch die Objekttexte, die es da irgendwie so gab oder so. Aber ich bin mit dem Gefühl da so ein bisschen rausgegangen, dass ich jetzt einfach, also ich war schon total ultra beeindruckt von dieser unglaublich krassen kreativen Explosion dieser ganzen Objekte, ne, weil, weiß nicht, da so viele, wie soll ich sagen, also von der Gestaltung, ne, also man hat keine Information, man guckt sich halt irgendwie ein Kunstwerk meinetwegen an oder ein Ritualobjekt oder ein Alltagsobjekt oder so, und ist irgendwie über dessen Form, dessen künstlerische Gestaltung irgendwie beeindruckt. Ne, das kann ich von mir halt irgendwie sagen und ich war halt irgendwie total baff aufgrund dieser ganzen Fülle, die ungewöhnlichen Materialien, ja, und diese genau, Fertigkeit, genau. Also die künstlerische Fertigkeit dieser Dinge, das ist schon beeindruckend. Und total. Das ist eben das, was ich meine. Es ist fast schon wirklich, ich bleibe dumm im Sinne von, dass ich nicht weiß, was für einen Zweck dieses Objekt hatte in ihrer ursprünglichen Version. Ist Objekt, wie es so da ist, ist in einem europäischen Museum für Europäer. Ja, genau. Ja. Die nicht wissen wollen, wie diese Kultur und wie dieses Objekt darin eingebunden ist. Ja, genau. Das ist so schade. Ja. Oder? Vielleicht war ganz interessant, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Jörg und ich haben ja auch beide den Nagelmann entdeckt, zum Beispiel eine Figur, die da auch stand. Und die war uns auch schon bekannt. Die haben wir nämlich auch schon im Bodo-Museum gesehen. Ja, als Folge wir damals, 3 des Museum Backpodcasts. Genau, schon ein bisschen her. Mhm. Und da war nämlich das Humboldt-Forum ja auch so im Aufbau und da gab es diese neue Nachbarn, hieß das, glaube ich. Da hat man eben auch Objekte aus der Sammlung des Ethnologischen Museums in diverse Museen, unter anderem das Bodo-Museum, gestellt. Und da ist, merkt man das, also mir geht es da jetzt auch gerade wieder so, weil ich gerade an diese mittelalterlichen Kunst denken muss, die da im Bodo-Museum steht. Wenn man nämlich da auch keine Geschichte zu erzählt bekommt, dann läuft man nämlich genauso wie wir jetzt durchs Ethnologische Museum auch da durch und guckst dir irgendeinen Altar an, denkst dir so, ja, ich kann mir irgendwie grob eine Geschichte zusammenreimen, die da drauf ist, aber ich habe keine Ahnung, was das im Alltag der Leute bedeutet hat, wie sie damit umgegangen sind, wer das angefertigt hat, gibt es das heute immer noch, wird das irgendwo noch benutzt. Das ist der gleiche Blick und das ist wirklich so, wenn da kein Kontext außenrum ist, dann fehlt das. Und meine Erklärung wäre jetzt zu sagen, ich glaube, man hat so viel Bammel gehabt im wahrsten Sinne, diese Dinge einzuordnen. Also auch vielleicht, Mathe, du hast vorhin das angesprochen, hier das Klimahaus, ne? Da ist ja alles voll mit Pflänzchen und Tierchen und wir bauen irgendwie so ein Dorf nach aus Sumatra. Ja, so das, verlange ich das ja gar nicht. Das ist im Klimahaus klar, gut, so, aber. Da muss man, da passt man auf, aber ich habe das Gefühl, man hat versucht, so vorsichtig zu sein, um nicht in diese Exotismen reinzukommen. Mhm. So, ich zeige euch jetzt mal, wie der Afrikaner wohnt. So, das eben nicht zu machen. Ja. Und das hat aber dazu geführt, dass man so weit davon weggeht, dass du im Endeffekt Kunst, einfach wirklich Kunst in Vitrinen hast, komplett losgelöst von jeglichem Alltag. Ja. Ja, oder auch von dem ursprünglichen Land, weil. Oder nicht Land, will ich gar nicht sagen, von der ursprünglichen Kultur, weil es ist so, ich sehe den Menschen dahinter nicht. Ich sehe, wie du sagst, die Geschichte dahinter nicht. Geschichte dahinter nicht. Ich kann es gar nicht einordnen, weil es auch einfach fern ist. Es ist auch fern, aber ich will ja schlauer rausgehen, als ich reingegangen bin. Ja. Apropos sieht man nicht, fällt mir gerade ein, was wir nämlich nicht gesehen haben, ist eigentlich das Ding, also der größte Aufreger des ganzen Schuppens, nämlich das Luftboot, schöne Grüße an Götz Ali, also dieses Riesen, ich sag jetzt mal despektierlich, Tiki-Boot, ich kann das nicht einordnen, ich kenne die Fachtermini nicht. Aber ich hab's mal gesehen. Genau, sehr beeindruckendes Objekt, dass sie da auch mit riesen Primborium da eingebracht haben ins Humboldt-Forum. Was halt nicht mehr wieder rausgebracht werden kann, ne? Genau. Ohne eine Mauer einzureißen. Ja, und das befindet sich in dem sowieso Kubus und ausgerechnet heute war der sowieso Kubus leider nicht zugänglich. Ja, die Schiffe haben wir nicht gesehen. Ja. Aber ich gehe nochmal hin und gucke mir sie an. Ja, das ist, ich glaube, das ist eigentlich ja das, wegen dem viele da einfach hinkommen. Das ist auch das Größte natürlich, ein Riesenobjekt eigentlich. Ja. Ja, ich meine, das Schöne ist ja echt, wenn du ein Haus hast und du freien Eintritt hast, dann ist die, das ist schon mal keine Hürde, da reinzugehen. Also das finde ich schon mal ein ganz großer Pluspunkt. Und sie haben auch, also es war jetzt ja auch ganz viel, ne? Also wir hätten auch, glaube ich, nur Afrika und Ozeanien machen können und dann wäre schon genug gewesen. Und wir haben dann auch noch Asien gemacht. Da müssen wir noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, über Asien. Aber sagen wir noch mal ganz kurz, es gibt noch diesen Klangraum. Ja, das war ganz spannend. Der war eigentlich ganz schön. Also so ein architektonisch schöner Innen, sagen wir mal Innenraum. Geformter Raum. Ja, genau, so ganz weiß, aber mit so Spezialakustikausstattung irgendwie drin. Sowas. Und es ging halt um Musik und um Klänge. Und da wurde dann immer, also es war wirklich wie so, wie soll man sagen, wie so eine Vorführung. Also da war richtig so ein Zeitplan und es stand dann drin, was gerade läuft. Mhm. Und man konnte sich da reinsetzen, leider nicht irgendwie reinliegen. Doch, man konnte sich auch auf eines der größeren Kissen drauflegen. Ja, okay. Ja, auf diese komischen Torten, die da standen. Ja, und dann haben Leute was dazu erzählt und man konnte es dann auf so Bildschirmen die Untertitel sozusagen lesen. Genau, das basiert ja sozusagen auch quasi auf der großen musikethnologischen Sammlung, die das Museum irgendwie hat. Das sind die Instrumente, die sie auch irgendwie in der Sammlung haben, aus allen Herren- und Frauenländern. Und darüber hinaus gibt es ja auch so eine sehr große phonografische Sammlung, also so Wachszylindern und so mit so. Genau, genau. Es gibt irgendwie, also ne, Leute haben halt irgendwie schon dann vor, wann war das mit den Wachszylindern, vor 150 Jahren ungefähr, so ne, Pi mal Daumen, einfach angefangen auch vor Ort, also Sachen aufzunehmen, ne? Irgendwie auditiv sozusagen. Ja. Und diese Sammlung ist halt auch riesig groß und da ging es halt auch an Medienstationen irgendwie darum, aber irgendwie nicht in der Art und Weise, wie ich es mir irgendwie oft hatte, dass ich irgendwie in diese Sammlung mal reinhören könnte, sondern da ging es eigentlich dann auch wiederum nur, ja, die Sammlung wurde erstellt dann und dann und sie basiert auf dem Phonograph von Alpha Edison. Ja, da habe ich mir auch, man hätte natürlich eine ganze Ausstellung drüber machen können, weil wenn man dir vorstellst, für was wird denn das Instrument überhaupt gebraucht, ne? Also ja. Das sind ja ganz oft auch so rituelle Instrumente. Mhm. Wie klingt das überhaupt, wenn ich eine Vitrine habe mit 100 Instrumenten und ich kann nicht, zum Beispiel, ich muss an das Naturkundemuseum denken, dann man hätte ja auch sowas machen können, wie man hat dann diese Vitrine nochmal hier und dann hat man halt irgendwie so ein Touchpad und dann klingt es auch. Also dann klingt es genauso, wie das Instrument dann halt, das wird dann vielleicht auch noch beleuchtet oder sowas und dann, ne, was? Genau, das ist wie wenn du ins Bröhan-Museum gehst und dich nicht hinsetzen darfst. So. Ja, genau. Ja, das ja. ist das gleiche Problem. Ich dachte auch so, was Jörg gerade meinte, also vier Touchscreens und dann, ich dachte auch so, ah geil, die Sammlung und ich klicke mich jetzt durch und höre mir dann mal ein paar von diesen Wachszylindern an. Stattdessen kommt dann halt wieder, die Sammlung ging von da und da über an den und den und dann sowieso. Oh. Und das fand ich ja irgendwie noch, das fand ich irgendwie seltsam, weil ich da las, dass es mit dieser phonografischen Sammlung, dass halt vieles von dem, was sie von ihren Inhalten sozusagen irgendwie aufgenommen wurde in Situationen, die in unethischen Situationen oder so ähnlich war irgendwie der Ausdruck. Also lange Rede, kurzer Sinn, dass zum Beispiel viele Sachen irgendwie in Gefangenenlagern und so aufgenommen worden, im Ersten Weltkrieg und so weiter und so fort. So, und das schreiben sie und irgendwie, man streicht so einen Screen weiter und dann geht es irgendwie darum, wie, keine Ahnung, diese Sammlung dann irgendwie zuerst auf Schallplatte war und dann irgendwie nochmal weiter distribuiert wurde und irgendwie verkauft wurde und so weiter. Und irgendwie fand ich das irgendwie seltsam, weil auf der einen Seite sagen sie so, ey, da sind halt auch irgendwie viele Sachen dabei, das ist irgendwie schwierig, die sind halt unter ganz dubiosen und menschenverachtenden Situationen irgendwie entstanden. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie so Verkauf, also. Ach, Schnee von gestern. Ja, genau. Ja, das ist doch komisch. Ist ein bisschen strange. Naja, also, ja. Also, was heißt das? Also, wie gesagt, da ist noch irgendwie so Luft nach oben. Aber, ich meine, Amerika gibt es ja auch noch nicht. Naja. Aber, okay, aber wir sind ja nochmal einen Stock hoch. Jetzt sind wir noch einen Stock hoch, dann waren wir in Asien. Genau, Amerika, wie gesagt, also wir vermuten jetzt, es ist noch einfach noch nicht. Amerika ist noch nicht eröffnet. Naja. Wir warten auf eine Flotte von Wikingern, die uns die ersten Karten von Amerika zukommen lassen. Ja. Naja, auf jeden Fall, nein, das ist ja ein Quatsch, das war ein blöder Witz. Das haben sie wahrscheinlich noch nicht eröffnet, weil das haben wir einfach noch nicht, oder wir haben es einfach voll übersehen. Aber auf Hawaii waren wir. Nein, wir. Naja, das hat aber mit genau, es gab, noch den, Bereich Ozeanien und ja, da war dann Hawaii. USA, aber das ist wieder ein Staat. Ach, Matthias. Ja, aber von Hawaii, da hätte ich auch irgendwie, ach, keine Ahnung, irgendwie hätte ich von allem mehr erwartet, weil das irgendwie so das, wir haben irgendwie nichts, wir haben kein Gefühl vermittelt bekommen. Ja, nur ganz vereinzelt. Aber lass uns doch mal bitte in den zweiten Stock. Obwohl, über Asien, also wir waren, da kam es dann ein bisschen. Wir waren in Ozeanien. Gefühl, Moment, aber bevor wir nach Asien gekommen sind, gab es ja einen Change. Aha. Da stand dann auf einmal nicht mehr Ethnologisches Museum, sondern da stand dann Museum für asiatische Kunst. Ach, waren wir auf einmal in einem anderen Museum? Ja, das, hat dann, also jetzt neuen, das hat mir dann ja Folge irgendwie machen. Zu denken gegeben, weil unten war es das Ethnologische Museum und dann ging es aber dann sozusagen, wenn es um Asien ging, ging es auf einmal dann um Kunst. Vorher war es irgendwie also da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, warum jetzt irgendwie diese, ja, Das eine ist das irgendwie ein anderer Blick? Was? Ja, ist das irgendwie. Ach so. Weiß ich nicht. Das sind wahrscheinlich einfach zwei verschiedene Sammlungen gewesen. Ja, oder? Sicherlich. Aber trotzdem ging mir das so durch den Kopf. Naja. Genau, oben ging es um Asien. Asien. Und da, also ich meine, man kam, also wir kamen an der Seite rein, wo Indien anfing, also wo es mit Indien anfing. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil Matthias und ich, wir haben uns so gesagt, so ein bisschen haben wir uns entspannt sofort. So ein bisschen durchatmen irgendwie. Ja, man hat so die ganzen, also man hat ganz viele Buddha-Statuen an einer Wand vor so einer goldenen Wand. Erzählt mal kurz weiter, ich komme gleich wieder. Wie, interessierst du dich nicht für Buddha oder was? Sollen wir kurz Pause machen? Mann, hier. Naja, egal. Wir machen mal kurz Pause, oder? Nein? Im Museum gibt es keine Pause. Nee, wir erzählen mal ein bisschen weiter. Ja? Ja, schon. Okay. Du bist doch blöd. Naja. Wir warten jetzt mal kurz, kann ich ja rausschneiden. Das ist ja traurig. wir können ja so ein paar Klänge so. Bling, bling. Buddhistische Klänge. Ja, so genau. Einspielen. Machen wir mal auch ein bisschen Pause für die Hörerinnen. Ja. HörerInnen. Wir haben überhaupt nichts von unserem HörerInnen-Grillen erzählt. Das kommt am Ende doch. Ach so, jetzt habe ich es schon verraten. Spoiler Alert. Dann musst du nicht zum Elternabend? Nee, der ist mein Mann. Ach so. Ja. Ich weiß auch nicht, also Ethnologisches Museum und ich kenne mich da auch zu wenig aus, was das jetzt alles war, von welchen Sammlungen das kam alles und so. Das ist mir auch alles ziemlich wurscht. Ich mag einfach schöne Sachen. Also wir haben jetzt noch nicht über Buddha geredet. Wir haben gesagt, wir spielen jetzt ein paar Klänge ein, damit die unsere HörerInnen sich auch entspannen. Ich kann ja einfach wieder abschieben, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Mensch, Jörg, schön. Das ging ja schnell. Ja, ich bin ein alter Mann, ich muss immer öfter auf Toilette. Ja, auf jeden Fall. Dann waren die ganzen Buddha-Statuen und wir haben uns sofort entspannt. Direkt. Aber ich finde auch, wenn man so eine Buddha-Statue anschaut, also ich finde es entspannt auch voll. Es ist wirklich so. Ich hatte da noch keine Entspannung. Weißt du, wo ich die Entspannung hatte? Beim Sternenhimmel? Nee, in dem muslimisch-künstlerischen Teil. Mhm. Weil da, weil ich so die ganze Zeit, als ich da durchging, es ist ja alles sehr, wie heißt es, figurativ. Mhm. So, und da, weil es ja dieses, wie heißt es denn nochmal? Dieses Abbild, dieses Bildverbot im Islam, genau. Ja, oder überhaupt keine. Es ist halt einfach irgendwie sehr, sehr, also ich fand es sehr angenehm, weil es einfach nur so Strukturen waren und wenn überhaupt, dann irgendwie so ein bisschen was Florales und so und das aber in so einer schönen, ich meine, da gab es irgendwie, was weiß ich, Teppiche, es gab Fliesen, es gab alles Mögliche. Aber was ist das mit den, wie heißen die, Mogul? Wie heißt die das Mogulreich, ja. Genau, unter anderem, ja. Ja. Das war super interessant. Ich musste da gleich an der geheime Garten denken, irgendwie so dieses krass reiche, opulente, diese Riesen, das ist auch Taj Mahal oder so, ne? Das sind diese Riesengärten und dieses, genau. Das ist schon krass. Das fand ich irgendwie entspannend, weil es, wie gesagt, weil es halt, ja, weil es so eine andere und irgendwie minimalistischere Form der Kunst irgendwie war. Was mich da aber ein bisschen umtreibt, auch mit dem Blick auf mich selbst, wie ich mit den Sachen da umgehe, weil Martha, du hast gerade gesagt, mir ging es dann auch wirklich so, ich bin da rein und dachte so, ach toll, hier die ganzen Buddha-Sachen und so, direkt mal so in den herabschauenden Hund gegangen, einfach mal so einfach, wenn man es kann. Nee, aber das war irgendwie, das hat mich angesprochen plötzlich so. Du meinst, weil es schon so europäisch ist oder so? Weil du es kennst. Ja, auch irgendwie natürlich die Verarbeitung des Materials, was ganz anderes, das da eingesetzt wird. Also es sind plötzlich deutlich weniger Holzobjekte, es ist viel mehr Metall, Keramik, sonst mehr. Was. Mhm. Genau, das ändert sich plötzlich. Und irgendwie habe ich auch, also das wird nicht einheitlich erzählt, sondern wir sehen natürlich dann da auch die verschiedenen Kulturen Asiens, auch irgendwie, also auf religiöser Ebene, irgendwie buddhistisch, hinduistisch und was es da sonst noch so gibt. Aber dann auch durch die einzelnen Länder, irgendwie Indien, China, Japan. Wir sehen, und irgendwie ist mir da beim Durchgehen, also auf der einen Seite habe ich direkt viel erkannt, wo ich dachte, ah, das kommt wohl da und daher, aus dem und dem Land vielleicht sogar. Und gleichzeitig habe ich auch instant quasi gesehen, dass das unterschiedliche Kulturen sind, die teilweise Ähnlichkeiten haben, aber sie unterscheiden. Und ich finde, mir ist es fast selbst schon unangenehm, dass mir das in dem afrikanischen Teil, da stehe ich davor und denke so, selbst wenn ich es lese, wo die her sind, kann ich nicht sagen, wo das ist. Ja. Da bräuchte ich bei jedem Objekt eigentlich so eine kleine Karte mit so einem Kreuzchen drauf, das kommt von hier. Und da merkt man erstmal, wie der Blick sich so richtet. Das ist interessant, ja. Das hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass es halt irgendwie so kulturell einfach irgendwie auch ältere Diskurse irgendwie mit also europäisch-asiatische Diskurse irgendwie gibt, ne? Keine Ahnung, Chinoserien zum Beispiel, ne? Irgendwie in den Das heißt doch so, Marta, das weißt du doch, du bist doch Kunstexpertin. Doch, das ist kein Kunstexpertin, würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Naja, also das ist keine Ahnung, in der frühen Neuzeit in Europa, ist irgendwie schon Produkte so und Sachen. Diese ganze Teehauskultur, also Kultur in Anführungsstrichen, weil das ist ja dann auch eine europäisierende. Natürlich. Oder ein Vereinnahmung sozusagen dieser, das ist ja eigentlich eher, also wenn man jetzt hier so dieses, gibt es nicht auch in Potsdam? Gibt es auch so einen Salon, so sahen die ja nicht, also so sind die ja nicht ursprünglich, das ist dann auch wieder so. Nee, aber das ist ja egal, aber die Beschäftigung mit asiatischen Kulturen ist vielleicht, keine Ahnung, ist vielleicht einfach auch schon einfach irgendwie präsenter in den Köpfen der Leute, der Europäer, Europäerin, weil, und dieses Weil, da könnte man wahrscheinlich jetzt eine Doktorarbeit überschreiben. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich kann das nachvollziehen. Das ist vielleicht noch, wir wissen viel mehr Bescheid. Also anhand von Japan kann ich es vielleicht sagen, weil ich mich früher beim Studium irgendwie ein bisschen mehr mit Japan beschäftigt habe. Weil Japan halt einfach irgendwie über so lange Zeit immer als so eine Art von, Europa auf der anderen Seite der Erde irgendwie gesehen wurde. Da sind die Leute auch irgendwie, agieren auch rational, Rationalismus und so weiter, haben irgendwie eine ähnliche Vorstellung von Natur, was auch immer. Keine Ahnung, es gibt irgendwie Handelsbeziehungen, es gibt dann schon, weiß ich nicht, im Mittelalter diese Geschichte von Marco Polo, der wollte nach Zipangu, so glaube ich, das ist auch Japan ist. Also dieser japanische Diskurs ist halt schon unglaublich lang also irgendwie in Europa am Start. Ja. Gesehen. Genau, von Europa gesehen, ja. Das ist interessant, es gibt ja auch in Berlin übrigens kleine Empfehlungen an dieser Stelle, auch diese, lass mich lügen, Mori-Ogai-Gedenkstätte, wo eben auch jemand aus dem asiatischen Kulturraum eben quasi, ich glaube, studiert hat oder als Austausch quasi da war in Berlin und das wird da erzählt und die bieten zum Beispiel auch, da kommen wir auch wieder jetzt dazu, Teezeremonien anbieten. Was es hier auch zu sehen gab. In diesem Bereich, es gibt ein extra gestaltetes Teehaus. Wenn keine Teezeremonie ist, kann man die sehen. Auf einem Bildschirm wird das gezeigt, wie das abläuft. Was ja auch sowas ist. Sehr streng. So. Total streng, Wahnsinn. Total faszinierend. Ja. Auf der Mischung zwischen Kunst, Religion, Kultur, alles kommt da zusammen. Was nur lustig ist wieder, ne? Weil also Teezeremonie, das hat man, glaube ich, schon mal gehört. Und dass da so ein riesen Brumborium drum gemacht wird um diesen Tee. Im afrikanischen Teil hier kommt das irgendwie und so. Und sowas gibt es gar nicht. Genau. Nee. Verstehe ich nicht. So, wieso gibt es da irgendwie keine Ahnung, jetzt doof gesagt, wieso gibt es da irgendwie nicht einen nachgebauten Raum, wo man dann sieht, wie, was weiß ich, Tee in Afrika getrunken wird. Ich weiß noch nicht mal. Ja, ich weiß noch nicht mal. Ich habe auch überlegt, was mir so fehlt. Ich weiß noch nicht mal, ob mir so dieses anmutungsmäßige Gefilter, weil ich will ja jetzt auch nicht so wie eine Welt im Klimahaus, also das brauche ich ja jetzt auch nicht nachgebaut bekommen, aber mir hat wirklich gefehlt das Eintauchen in die andere Kultur. Ich habe jetzt überlegt, jetzt gerade habe ich gedacht, vielleicht sind wir jetzt einfach mega, also so eurozentristisch, dass es für die Europäer, also von Europäern für Europäer so gemacht wird. Ich weiß ja auch nicht, wer die Ausstellung gemacht hat. Vielleicht hätte man sozusagen sowas machen können wie ein afrikanisches Museum oder Kameruner Museum, darf ich gerade schon nicht sagen, aber ein Kameruner Museum macht die Ausstellung da komplett. Ja. In, und dann wird es halt noch irgendwie für uns oder auf Englisch übersetzt. Also wenn man es komplett aus der anderen Sicht macht. Meines Wissens ist es ja irgendwie, oder würde sozusagen das Ethnologische Museum, wenn es hier sitzen würde, dann sagen, ja, aber wir haben mit sehr vielen Kuratorinnen und Kuratoren aus afrikanischen Ländern zusammengearbeitet. Ja, haben sie auch. Das wurde ja bei dieser Eröffnungsfeier, genau, haben wir ja auch mitgekriegt, dass die da auch, natürlich, ja, müssen sie ja auch. Ich meine ja nur, stell dir mal vor, das Humboldt-Forum hätte gesagt, so, ihr habt jetzt, wie weiß nicht, wie viel Quadratmeter, wir halten uns da komplett raus, macht ihr mal. Genau. Ich glaube, da wäre eine ganz andere Ausstellung bei rausgekommen. Da wäre es, ja, leer, stimmt. Gepackt mit nach Hause genommen. Nein, das meine ich gar nicht darum. Also schon der Anspruch, hier, wir wollen wissen, wir wollen von, diese Offenheit, wir wollen was über euch wissen. Ja, ich gehe zu euch und sage, bitte, erzähl mir was darüber. Das habe ich nicht gespürt. Das ist aber für den preußischen Kulturbesitz zu aktivistisch. Ist das preußischer Kulturbesitz? Ja, auf jeden Fall. Okay. Weil, also damit würde man ja sozusagen die komplette Kontrolle über die Deutung und über die Geschichten, aber, die man darüber erzählt, irgendwie abgeben. Ja, aber es geht gar nicht über Kontrolle. Doch. Hä? Natürlich geht es über Kontrolle. Warum? Naja, weil, also wie du das ja jetzt gerade schon hast anklingen lassen, die Museen, also die Sammlungen sind gefüllt mit in vielen Fällen Raubgut aus den Ländern, ne? Von Afrika, von anderen Ländern irgendwie der Welt. So, und die sind über irgendwie viele, was weiß ich jetzt mittlerweile, 100, 150, 200 Jahre, sind sie halt irgendwie in diesen Museen ausgestellt worden und eben halt immer mit dem Blick derjenigen Institutionen, also der weißen europäischen Institutionen. So, und die haben halt einfach irgendwie 200 Jahre, wenn nicht noch länger, einfach sozusagen die Deutungshoheit darüber gehabt. Und diese, und das ist in diesem, sozusagen in dieser Situation bewegt sich auch diese ganze Diskussion jetzt, die über Restitution und so geht, diese Kontrolle irgendwie abzugeben, fällt den Institutionen halt einfach extrem schwer. Ja, aber dann ist doch so ein Einführungsdings. Einführungsdings? Ist doch fast schon, ist das nicht fast schon verlogen? Ach so, du meinst also, diesen Ansichtenraum. Ja, oder ist das nicht, naja, sie zeigen, ist so hart, aber. Der Alibi-Raum. Ist das nicht irgendwie. Der Kurz-Ali-Raum. Ich weiß ja auch nicht, wie man das löst, aber guck mal, Es geht ja da nicht nur, ich finde, es geht bei so einem Museum nicht nur darum, dass ich irgendwelche Gegenstände ausstelle und zeige, guck mal hier. Ja. Sondern diese Gegenstände haben einen Kontext. Ich müsste eigentlich also auch den Kontext wissen. Genau. Und dann erfahre ich ja was darüber. Also Es ist ja jetzt nicht so, dass alle Menschen in Kamerun diese Gegenstände noch benutzen werden. Auch für die Kameruner ist das ja eine Auseinandersetzung mit deren Kultur und mit deren Geschichte. Vielleicht auch schon alten Gegenständen. Und dann, das ist doch super interessant, was das eben für die bedeutet. Mhm. Es ist doch überhaupt nicht wichtig, was das für uns bedeutet. Ja. Naja. Oder nicht wichtig, keine Ahnung. Es interessiert mich nicht. Es ist so, als ob, wenn du jetzt jemanden in Kamerun fragen würdest, können Sie mir mal erzählen, was für Sie dieser Altar aus dem Meißner Dom aus dem 15. Jahrhundert bedeutet? Der hat ja wahrscheinlich auch weniger sozusagen als, weiß ich nicht, jemand aus Meißen heute. Ja, ja, also ich, keine Ahnung. Zum Beispiel, wir haben ja so viel über Afrika, aber jetzt zum Beispiel bei Australien, bei den, möchte ich nochmal ein schönes Beispiel sagen, ich will nicht hier so rumjammern, weil das ist ja eigentlich auch ein ganz tolles Museum. da war es bei den Aborigines, ich weiß nicht, ob ihr das so vor Augen habt, aber die haben diese, die haben auch nämlich ganz viele Muster Und die Muster bedeuten auch immer was. Und die Technik ist so eine Punktetechnik. Mhm. Also auf Steine, auf Papier und auf Stoffen und sowas, alles Mögliche. Machen die mit ganz knalligen Farben diese Muster in diese Punktetechnik. Und sieht total faszinierend aus. Wenn mir jetzt aber nicht erklärt wird, was das für Muster sind, dann verstehe ich die Art zu denken und die Art zu fühlen und das und die Umgebung wahrzunehmen der Menschen dort gar nicht. Yeah. Mhm. Und es war auch eine sehr, sehr schöne pädagogische Station. Da gab es so einen runden Tisch, das waren immer runde Tische, auch sehr schön. Und der runde Tisch, der hatte so ein Raster mit Quadraten. Und an der Mitte des Tisches gab es so 5 verschiedene quadratische Karten in unterschiedlichen Farben. Und da auf der Rückseite der Karte stand sowas wie Wasser, Familienbande, Erde, Tiere, sowas. Und Wege auch. Genau, Wege ist nämlich auch ein ganz wichtiges Zeichen bei einigen Aborigines. Und dann konntest du sozusagen dir Muster auf die Karten machen. Also das war auch als gemeinsame Aktion irgendwie gedacht und sich dann das da so hinlegen. Und dann konntest du natürlich auch die anderen fragen hier, was meinst du, was ist Wasser bei mir oder so. Und das finde ich auch wieder so eine tolle Art der Annäherung an dieses Thema, weil du dir selber Gedanken machen hast, wie mache ich jetzt mit wenigen Mitteln abstrakt, wie stelle ich das Wort Wasser oder Familienbande, sowas wie Familienbande. Mhm. Wie stelle ich das in einem Muster dar? Mhm. Und das ist eine tolle Annäherung an die Themen, die eben in dieser, das ist jetzt nicht nur Kunst, ne, das ist eben auch deren Sprache im tiefste, ja, deren tiefste auch Überzeugungen, ne, was eben wie Familienbande aussehen oder wie zum Beispiel, es gibt auch einen Stamm, der ganz viel mit Wind in diesen Mustern hat, weil die eben in einer windigen Region sind, oder sag ich mal. um das abzukürzen. Aber ich meine ja nur, ne? Also du kannst dich eigentlich auch mit wenigen Mitteln dieser Kultur annähern. Mhm. Und das habe ich halt bei einigen Sachen überhaupt nicht machen können, weil es mir überhaupt nicht irgendwie zugänglich gemacht wurde. Yeah. Das finde ich schade. Bevor wir dann wahrscheinlich langsam zum Fazit kommen, 2 Dinge wollte ich noch kurz ansprechen, weil die fand ich mega, die haben mir richtig gut gefallen. Das eine habe ich gerade vergessen. Und das, ja, und das andere war einer der Räume, ich weiß es wieder. Es gab 2 sehr cool gestaltete Räume. Das eine, da ging es um China. Ah. Da gab es so eine total abgefahrene Deckenkonstruktion und der Raum war total geil beleuchtet. In der Mitte stand ein chinesischer Thron, der so super geglänzt hat. Ja, der Jörg war beigezogen. Abgefahren, ja. Guck dir das mal an, ist mega. Und ein Kunstwerk von Ai Weiwei steht da. Genau. Aber dieser Raum, diese Deckenkonstruktion war halt so spannend und war irgendwie modern und hat mich aber auch gleichzeitig aber so ein bisschen in dieses Thema China eingeführt. Und da fand ich irgendwie cool. Das war super präsentiert. Und es gab einen anderen Raum noch, da ging es ums Thema Seidenstraße und diese ganzen Kulturen, die an der Seidenstraße angesiedelt sind. Der Raum bestand auch aus so großen, wie umgefallenen Felsquadern, so, das sah total cool aus. Und an der Decke war eine Riesenprojektion mit Sternbildern, die von Kulturen stammen, die eben an der Seidenstraße wohnen. Hm. Und das waren so meine 2 Highlight-Räume. Hm. Das fand ich wirklich cool. Und da kommen wir wieder zum Thema Kontext. Unten standen die Objekte und die waren aber in eine Inszenierung, die jetzt auch nicht kitschig oder so war, eingeordnet. Ja. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und auch nicht klischeehaft. Nee. Und ich war total überrascht. Man kann nämlich Inszenierung auch nicht klischeehaft und trotzdem irgendwie atmosphärisch machen. Ja, total. Nee, das war super gemacht. Das stimmt. Das war echt cool. Ja. Und ja. Das bringt uns zum Fazit. Ich weigere mich, ein Fazit über diese Ausstellung zu geben. Ach, was? So schlimm oder was? Ich sage nichts zu. Oh je. Soll ich mal ein Fazit ziehen? Ich mache mal ein Fazit. Also, im Großen und Ganzen hatte ich doch wieder Spaß. Das mag aber auch an euch zwei Natürlich. Haben. Aber ich hatte auch Spaß. Ja, okay. Das, Das Ding ist tatsächlich, also mir haben manche Dinge deutlich besser gefallen als andere. Und das bleibt aber auch auf so einem Kunstniveau. Also da, mir gefallen auch manche Kunstwerke besser als andere. Und es ist, scheint offenkundig so zu sein, ich weiß nicht, woran das liegt, dass mich zum Beispiel diese ganzen buddhistischen, asiatischen, sonst was Sachen einfach mehr ansprechen als andere Sachen. Das finde ich aber auch irgendwie fair enough und ist irgendwie okay. Bist du eigentlich Buddhist? Ich bin... Vielleicht liegt es daran. Ja, das genau. Ich bin Buddhist privat, aber ja, nur halbtags. Privat, halbtags Buddhist. Ja, nee, aber das ist einfach, scheint einfach so zu sein. Umso mehr bräuchte ich, glaube ich, jemanden, der mich noch so ein bisschen mehr an die Hand nimmt und mir ein bisschen die anderen Kulturkreise allein mal die Einordnung gibt, wo, über was reden wir eigentlich, wo sind wir gerade? Ja. Mir fällt das schwer, mich da einzuordnen. Ich glaube, da geht's vielen irgendwie so. Und komisch, ist es nicht die Aufgabe eines Museums? War doch alles modern. Ja, alles modern. Und das Ding ist halt irgendwie, ich komme da nicht so nah ran, ich bleibe da immer sehr weit weg. Und wie ich es vorhin gesagt habe, ich gucke mir das so an, wie ich mir irgendwelche Grabbeigaben aus römischen oder aus keltischen Gräbern angucken würde. So gucke ich mir das an. So weit weg ist das für mich, auch zeitlich. Und es ist ein Interesse da, aber es ist irgendwie schwierig. Und ja, ich würde mir das wünschen, dass ich da noch ein bisschen näher irgendwie rangeführt werde, dass ich das, ja, dass ich da einfach mehr Zugang habe. Ich bin auch, also ich war von Anfang an, war das jetzt ein Fazit? Ja. Ich war von Anfang an ein bisschen verwirrt. Also ich wusste nicht genau. Ja, also grundsätzlich, ich wusste nicht genau, was das für ein Museum ist und was mir damit vermittelt, was mir gerade vermittelt wird oder ich weiß es nicht. Und deswegen, ja, ich bin immer noch verwirrt, aber es war sehr schön, mit euch darüber zu reden. Und ich glaube, vielleicht gehe ich auch einfach nochmal hin, vielleicht auch mit Leuten, die, das habe ich mir mal überlegt, vielleicht müsste man mit Leuten, die diese Dinge kennen, reingehen. Vielleicht sowas, vielleicht hilft einem das. Bisschen, nur als Beispiel, ja, wie der Bode-Museum. Wenn du mit einem da durchläufst, der diese heiligen Geschichten da kennt, ja, und dir erklären kann, das hilft halt einfach. Ja. Ja, eben. Ich glaube echt, das ist einfach mangelndes Wissen, was mich da von abhält, da weiter Zugang zu bekommen. Es ist ein bisschen schade, weil eigentlich ist ein Museum dazu da, dass ich dann halt diesen Zugang bekomme, aber ja, schauen wir mal. Also anstatt, dass ich ein Fazit vielleicht gebe. Vielleicht reißen das die Schiffe noch raus, wenn ich mir die mal angucke. Ja, der Fazit war das? Ja. Also ich will kein Fazit geben, aber vielleicht das Einzige, was mir wirklich richtig Spaß gemacht hat, außer euch beiden, ist dieses Buch über die Bäume. Da lese ich eine kurze Geschichte vor. Ja. Ein Baum zum Nachdenken heißt die Geschichte. Vielleicht war es genau jener Baum, auf dem später ein Eichhörnchen saß und überlegte: Wie schön wäre es, jemand anderes zu sein. Ich könnte ein Baum sein. Aber nein, dann würden sich die Vögel auf mich setzen. Eine Mücke vielleicht? Nein, dann würde ich von einem Frosch verschluckt. Ein Fisch? Oh, dann würde mich die Wasserschlange verspeisen. Ach nein, entschied das Eichhörnchen. Es ist doch am besten, ich bleibe ein Eichhörnchen und springe von Baum zu Baum. Oh, wie schön. Das ist sehr schön. Ja. Deep. Total deep, ja. Ja, nee, die Bücher waren grandios. Also wie gesagt, da hat sich jemand oder ein Team ganz, ganz viel Mühe gemacht für diese künstlerisch-kreative Vermittlung. Ah, ein Satz. Martha, du hast mich daran erinnert, den sollte ich nämlich noch sagen. Wir haben uns nämlich die Frage gestellt, warum wird das da ausgestellt alles? Und das ist vielleicht auch noch ein Anschluss an mein Fazit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man zeigt es, weil man es hat. Also, aber das ist auch da ist also es ist nicht, weil Kultur näher bringt sonst was, sondern einfach, weil man es hat und deswegen zeigt man es und weil wir es zeigen, kann es nämlich kein anderer zeigen. Ja, so. Ja, das ist Ansichtssache. Das ist auch Sachen. Ja, wirkt ein bisschen so. Ja. Naja. Kommen wir so nun zu dem eigentlichen Teil. Also darf ich noch eine Sache sagen? Nee. Generell zu diesem Kolonialismus und so. Ich frage mich immer, wenn wir weiterhin Menschen aus aller Welt für unseren Konsum und so ausbeuten und systematisch und auch richtig, also richtig schlimm ausbeuten. Das ist ja so. Es wird, Kinder müssen arbeiten, wir müssen, Menschen werden krank und verlieren ihre Hab und Gut, nur damit wir eben so ein Leben. Also das muss nicht sowas auch irgendwie auch in diesem, das auch daran? Hab weiß ich mir nicht, auch gefragt, für Gegenwartsbezug. Weiß ich nicht. Ich finde den einen Diskurs zu führen mega wichtig, aber ich finde es ein bisschen verlogen zu sagen, ja jetzt, wir gehen das zurück, wir machen uns so Mühe und so. Und sie machen wir uns ja gar nicht. Also die Welt ist ungerecht bis zum größten Dings. Es gibt Kolonien ohne Ende, weil wir Europäer da so unser Luxusleben leben wollen. Ja, aber Martha ist doch ein ethnologisches Museum. Ich weiß, ich meine nur, also ich finde, es ist damit nicht getan. Nee, da hast du recht. Es ist so viel Ausbeutung wie noch nie da. Aber ich spreche jetzt schon, ich muss ein bisschen anders sprechen, wenn ich der preußische Kulturbesitz. Aber Frau Sahn, ein ethnologisches Museum. Mit der Zukunft haben wir doch überhaupt nichts am Hut. Mit der Gegenwart vielleicht. Mit der Gegenwart. Ja. Nun gut. Aber kommen wir zu dem, Jörg, du hast es schon anmoderiert, du hast es versucht. Ja. Kommen wir zu dem, was uns. Du hast heute kommen wir zu unserer Gegenwart vielleicht so ein bisschen. Was passiert gerade im Leben der Museumskäfer? Wir waren beim Grillen. Ja. Wir hatten ein HörerInnen-Grillen. Das stimmt. Und es waren, wie viele HörerInnen da? 4, glaube ich. Oh, wenn man das Foto ansieht, dann waren viel mehr da. Ja, das stimmt. Da waren ganz viele da. Nee, aber das war, also, wir waren eine kleine Gruppe. Es hat geregnet. Und es waren noch ganz viele Totenhosen-Fans da. Keiner hat sich getraut. Es war tote Hose. Wegen des Regens. Ja. Aber. Höchstwahrscheinlich. Es war trotzdem sehr schön. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte den Antrag einreichen, dass wir das zu einem jährlichen. Jeden Monat machen. Nee, aber zumindest zu einem jährlichen Event. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon freuen auf das HörerInnen-Grillen 2023. Am 2. Januar 2023 stattfinden wird. Zum Wintergrillen lädt Jörg dann ein. Nein, tatsächlich, ich würde versuchen, dass wir das wieder um eine ähnliche Jahreszeit dann machen. Vielleicht ein bisschen früher, damit es nicht so eklig nass ist wie diesmal. Ja. Aber das war sehr cool. Es hat echt Spaß gemacht. Wir haben viel gegrillt und da rumgesessen. Das war sehr gut. Ja. Davor war noch die ganze Zeit Sommer, ne? Wir haben ja so eine kleine Sommerpause eingelegt, kann man sagen. Auch beim Grillen. Auch beim Grillen. Ja, das war ein bisschen schade. Ist im Sommer, ist denn da irgendwas Museumsmäßiges bei euch passiert? Ich war jetzt unterwegs und zwar, ich hatte eine Einladung, eine ganz liebe, von der Stiftung Historische Museen Hamburg. Wir waren auf einem. Den kennen wir doch. Ja, da waren wir nämlich auch schon. Mhm. Da habe ich die liebe Vera, die hat mich eingeladen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und zwar durfte ich mit einer sehr coolen Gruppe einmal über die Peking laufen. Sozusagen. Aber Matthias, das ist doch eine Stadt. Hast du das im Ethnologischen Museum gelernt? Nee, das ist auf einer 4-Mast-Stahlbark, heißt das, glaube ich, so? Mast. Vier Masten. Ja. Momentan, da liegt in Hamburg beim Hafenmuseum, beziehungsweise das ist ja im aktuellen Verein geführt und die bauen jetzt aber ein komplett neues und da wird das quasi das Leitobjekt und die wird gerade flott gemacht. Wir hatten eine Führung darüber und wir durften da überall reinschauen. Es ist total spannend zu sehen, wie man so ein Schiff so überarbeitet, dass es auch museal irgendwie nutzbar ist und nicht irgendwie untergeht. Hat die eigentlich auch einen kolonialen Hintergrund? Wegen Peking? Wie man es nimmt, ich glaube nicht kolonial, aber so welthandelsmäßig und so. Also die stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert. Aha, das ist schon mal verdächtig. Und ist aber nach Chile gefahren. Die Chile. Wir haben China so und Chile verwechselt. Ja. Ah. Chile. Nach Chile gefahren und die haben da so was war das denn? So Mineral, was man braucht, jetzt so Dünger mit der Produktion und so mitgebracht. Genau. Martha trinkt auch schon wie so ein Seemann. Ja. Genau. Oh, Buddel. Ja. Und das war auf jeden Fall ein einmaliges und sehr, sehr tolles Event und ich bin gespannt, dass ich. Echt einmalig? Kann man da nicht mehr rauf? Naja, du kannst da drauf. Das war tatsächlich eine Baustellenführung. Eine Baustellenführung und wir haben alle so neongelbe Westen angehabt, ja. Und Helme? Helme nicht, aber ja, es wird auch spannend sein zu sehen, eben wie das denn zugänglich gemacht wird. Was sollten dann die Westen helfen? Das muss man halt irgendwie anhaben. Ach so. Oder waren das Schwimmwesten? Damit wir, wenn wir untergehen, dass man uns besser sieht, wo wir treiben auf dem Wasser. So ein Lätzchen im Nacken, ne? Ja. Aber das war echt ein cooles Ding und ja. Die haben auch ein großes Schaudepot. Da kann man auch mal hin. Lauter so alte Seebären tatsächlich, die da im Hafen gearbeitet haben und jetzt Seebären. Dann so ein Verein, das. Seebären, ja. Nicht Seebeben. Was hast du denn für. Nee, ich hatte jetzt irgendwie gedacht an Tiere gedacht, aber das ist ja Quatsch. Wir Menschen. Seebären. Hamburger glaube, wir müssen, Seebären. Wir müssen mal hier ein bisschen hinne machen. Wieso denn? Es ist schon 1,5 Stunden. Ja und? Das kriegt nicht genug von uns. Ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Und warte, jetzt erzähl doch mal in aller Ausführlichkeit. Wirklich in aller Ausführlichkeit. Von meinem Sommerurlaub. Ich mache extra lange Pausen über deine musealen Erlebnisse in deiner Sommerzeit. Hast du welche überhaupt oder bist du gar nicht in Museen gegangen? Ich muss gestehen, ich bin überhaupt nicht im Museum gegangen. Oh, das ist wirklich beneidenswert. Warst du denn irgendwo, Jörg? Ja, ich war in 2 Museen. Ich war im. So, kannst du mir eins abgeben? Ja. Hast du eins über? Welches möchtest du das Munk-Museum in Oslo oder das Bud Spencer-Museum in Berlin? Das Munk-Museum nehme ich. Ja, okay. Also ich war im Bud Spencer-Museum. In Berlin unter den Linden und es ist, glaube ich, das beste Museum, in dem ich jemals war. Das Bud Spencer zum Thema hat. Ja. Yeah. Ihr müsst da unbedingt reingehen, Leute, weil dieses Museum muss weiterleben. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Ja. Ja, ja. Hoffentlich eröffnet bald daneben direkt das Terence Hill Museum. Ja. Nein, ja. Ich hab möchte ich gar nicht viel drüber erzählen. Vor allem geht das Bud Spencer Museum pleite und das Terence Hill Museum. Ja. Ja, genau. Nee, das kann ich vielleicht, ja. Das, da war ich im Bud Spencer Museum. Hm. Ich war auch noch in ganz vielen anderen Museen, weil ich in Kopenhagen war. Aber das erzähle ich wann anders mal. Weil das Bud Spencer Museum ist sowieso das. Sollen wir nicht so einen Bug-Report machen über das Munk Museum oder so? Ja, nee, das nächste Mal Bug-Report. Ich meine, das ist ja dieses, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr erinnert euch, dieses eine Format, was wir mal versucht haben einzuführen. Es war so gut, dass wir es bei einmal belassen haben. Wir wissen gar nicht, ob es gut oder schlecht war. Wir haben es nur nie wieder gemacht. Das stimmt, aber dann bin ich nicht als nächstes dran, weil ich war das erste Mal dran. Kann ja Matthias da irgendwas aus Kopenhagen erzählen. Erzählen. Ich hätte auch schon 1000 Museen. Ach, jetzt auf einmal. Warst du nicht im Munk-Museum? Nee, ja, Munk-Museum. War ich auch noch in Oslo. Das ist neu, shiny, brutalistisch und kinderfeindlich. Oh, nee, dann will ich das nicht haben. Ja, ich habe jetzt übertrieben, aber. Das steht so im Mission Statement. Ja, genau. Strategie. Brutalistisch kinderfeindlich. Nee, brutalistisch in der Architektur. Körperlichen Sinne. Also ich habe mich noch nie mit Munk so richtig auseinander. Ich habe zwar so ein Bildband, aber ich nie reingeguckt. Solltest du dich dann fühlen wie bei der Schrei? Richtig gut, ne? Richtig gut. Edvard Munk. Ja. Boah, da bin ich vor vielen Bildern stand ich da stundenlang rum, mehr oder weniger. Egal. Ja. Ja, diese Folge tröpfelt ein bisschen aus. Mhm. Das ist aber auch okay, weil vielleicht hört ihr uns auch zum Einschlafen. Kleiner Tipp, könnt ihr nämlich machen. Dann schlaft ihr ab Minute 2. Nicht schlecht. Genau, müssen wir noch irgendwas ankündigen? Ist noch irgendwas? Also wir gehen jetzt wieder in den Herbst, ne? Da kommen wir vielleicht wieder dahin, auch wieder ein bisschen regelmäßiger mal was definitiv zu veröffentlichen, ne? Und da geht dann nämlich wieder der Aufruf raus. Ihr könnt euch nämlich auch bei uns melden und sagen, könnt ihr mal bitte da und dahin gehen oder kommt da vielleicht sogar zu uns. That's true. Und das könnt ihr machen auf museumbug.net, da könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt das machen bei Twitter, da sind wir als Museumbugcast unterwegs oder nee, das ist eigentlich auch schon alles, aber wenn ihr regelmäßig vielleicht auch mal was hören wollt, so zwischen den Folgen, dann könnt ihr unseren sexy Newsletter abonnieren, den Jörg eigenhändig in Steintafel meißelt. Ich habe jetzt ein Problem mit dem Wort regelmäßig, weil die Regelmäßigkeit ist da eigentlich nicht gegeben. Ist also so alle Jubeljahre schicke ich mal was raus. Ja, zwischen den Folgen, ja. Ja, zwischen mehreren Folgen. Genau, egal. Das könnt ihr machen. Das ist ein sehr, sehr allgemein formuliert. Abonnieren Sie diesen Newsletter, das ist ein sehr guter Newsletter. Das stimmt. Ja. Genau. Und nicht zu vergessen, wenn euch der ganze Quatsch hier gefallen hat, dann ist der einfachste Weg, wie ihr uns unterstützen könnt und auch der einzige, dass ihr uns bei iTunes oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl ein paar Sternchen da lasst und sagt, das ist ein sehr schöner Podcast, den sollten sich bitte noch mehr Leute anhören. Genau. In diesem Sinne, abonniert uns und hört euch das Ganze an und bewertet uns. Genau. Das würde uns echt weiterhelfen. Oder halt einen Umschlag mit Geld schicken. Ja, das geht auch. Gut, das war dann die längste Folge des Museum-Podcast ever. Ja. Eine Minute, Quatsch, eine Minute, eine Stunde. Mit Pinkelpause ist ein Fest. Yeah. Immer wieder was Neues in diesem lauschigen Podcast. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt in unsere jeweiligen Herkunftskulturen. Yeah. Amerika gibt es nicht. Amerika gibt es nicht. Lasst euch nichts anderes erzählen. Und das sagen Martha, Jörg und Matthias. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.